zieh mich nicht zurück, ich zieh meinen Kopf nicht ein. Ficke dieses Rap-Geschäft und hoff nur, dass mir Gott verzeiht. Ich hab nur diese Chance, alles andere gab ich her. Doch am Ende des Tages, mein Bruder, war's nix wert. Ghetto-Prominenz, fick auf diesen Kinderstatus. Alles über unser Leben könnt ihr lesen in der Bravo. Guck, es fickt mein Gehirn gerade. Das ist Musik für Menschen, die nix zu verlieren haben. 45, der lebende Underdog. Spar dir deine Sprüche und heb deine Hand nicht vor. PA, den Boss, ich erledige ganze Norm. Halte dir mein Schwanz wie ein Telefon an dein Ohr. Guck her, ich kann dir in den Fuß ballern. Diese Rapper sind Hunde, jeder ist mit Bällen beschäftigt wie Fußballer. Ich hör dir zu, Papa, ich wollte nie kriminell werden. Glaub mir, ich mach es schon wieder gut, Mama. Sie sollen nur einmal meine Platten kaufen. Und ich schwör dir, ich werd nie wieder Peace in Platten kaufen. Das ist der Gaseffekt, 4-5 asozialen Rap. Ich baue mir auf der Straße etwas auf wie ein Architekt. Das ist mein Leben, bitte sag mir, wofür blutest du? Ich würde gerne lachen, doch ich spüre zu viel Wut. Zilla der Killer, auch wenn ich nichts Gutes tu, würde ich alles geben für 5 Minuten. Ich schmeiß mein Leben weg für 5 Minuten. Ruhen, sie nicht steigen und fallen. Gehen auf eure Kompromisse nicht ein. Wir holen, was zu holen ist, und träumen davon, dass dieses Leben uns was Großes bringt. 5 Minuten Ruhe. Ich zieh mich nicht zurück, nein, ich zieh meinen Kopf nicht ein. Ficke dieses Rap-Geschäft und wenn es sein muss, box ich rein. Ghetto-Eleganz, krank und penetrant. Das ist relevant, mit einem Schwanz wie ein Elefant. Ja, Eier aus Gold, alle sind stolz. Ich sag noch einmal Biji Kurdistan und feier mein Volk. Ich bin Kicke Kurde, rein rassisch, breche. Alle 2 Minuten mein Fasten, breche. Alle 2 Minuten deine Zähne, breche. Alle Regeln in dieser Szene, breche auf deinen Kopf, denn ich trinke wie ein Loch. Jeder Dritte von meinem Block ist betroffen, innerlich bekloppt. Mein bester Freund Fatcheck, Kilos im Weiß klein, und trotz alledem macht sich die Perspektivlosigkeit breit. Denn wir haben keinen Job und kein Geld, was sauber ist. Den Film, den wir fahren, ist eine Scheinwelt nach außen hin. Nur der Augenblick zählt und auch der vergeht. Komm, versuch mich zu ficken, mein Kämpferherz, es steht einzigartig wie ein Markenetikett. Godzilla, SAW, Straßenmarketing-Effekt, Bruder. Das ist mein Leben, bitte sag mir, wofür blutest du? Ich würde gerne lachen, doch ich spüre zu viel Wut. Zilla, der Killer, auch wenn ich nichts Gutes tu, würde ich alles geben für 5 Minuten. Ich schmeiß mein Leben weg für 5 Minuten. Ruhen, sie nicht steigen und fallen. Gehen auf eure Kompromisse nicht ein. Wir holen, was zu holen ist, und träumen davon, dass dieses Leben uns was Großes bringt. 5 Minuten Ruhe. Ich zieh mich nicht zurück, ich zieh meinen Kopf nicht ein. Trotzdem Hass und der Perspektivlosigkeit. Damals, als ich noch Dealer und so Street war, ging so vieles schief wie dieser Turm in Pisa. Als ich dann noch Kokain mit Aspirin streckte, war das nicht vorbildlich wie Galeriengäste. Mir war egal, was irgendwann mit mir passiert, ich wollte nur eins, und zwar anders sein als hier. Weil ich sonst nichts hab, würde ich alles dafür tun. Geh ins Studio und Rap für paar Minuten Ruhm. It's no biz like Showbiz, doch ich weiß, was zu tun ist, wenn mir der Port ein Mikrofon gibt. Zilla Instinct, ich bleib meiner Linie treu. SBM, Frank White, Zilla, wir sind G's auf Deutsch. Scheiß auf euch, Mann, der Blick geht nach vorn. SAW, Manuel, Kiki, Kinder des Songs. Das ist mein Leben, bitte sag mir, wofür blutest du? Ich würde gerne lachen, doch ich spüre zu viel Wut. Zilla der Killer, auch wenn ich nichts Gutes tu, würd ich alles geben für 5 Minuten. Ich schmeiß mein Leben weg für 5 Minuten. Ruhen, sie nicht steigen und fallen. Gehen auf eure Kompromisse nicht ein. Wir holen, was zu holen ist, und träumen davon, dass dieses Leben uns was Großes bringt. 5 Minuten Ruhe.